Übung 2. Beispiel. Soll ich das Paket senden? Ja, das Paket muss gesendet werden. Ja, das Paket muss gesendet werden. Ja, das Paket muss gesendet werden. Und jetzt Sie. Soll ich das Paket senden? Ja, das Paket muss gesendet werden. Soll ich die Sachen einpacken? Ja, die Sachen müssen eingepackt werden. Soll ich die Akten kopieren? Ja, die Akten müssen kopiert werden. Soll ich die Geräte ausstellen? Ja, die Geräte müssen ausgestellt werden. Soll ich die E-Mails schreiben? Ja, die E-Mails müssen geschrieben werden. Soll ich die Dame anrufen? Ja, die Dame muss angerufen werden. Soll ich den Termin notieren? Ja, der Termin muss notiert werden. Soll ich den Kopierer ausmachen? Ja, der Kopierer muss ausgemacht werden.